Der Vortrag hat drei Teile. Im ersten Teil soll es nochmal um diese ganze Islam-Debatte gehen, um was ist Dschihadismus, Islamismus, was geht es da überhaupt. Im zweiten Teil geht es, den habe ich ja mal genannt, AfD und konformistische Rebellion, also was ist gerade los, ganz konkret hier vor Ort. Und der dritte Teil wäre dann die Was-tun-Frage. Begriffsklärung: Islamismus verwende ich in dem Sinne von extrem reaktionäre und patriarchale, buchstabengetreue Interpretation des Islam mit dem Anspruch der Herrschaft über sämtliche Lebensbereiche. In dem Sinne gebrauche ich Islamismus. Dschihadismus, nur ich kann kein Arabisch, das ist hier aus Wikipedia: Dschihad, Anstrengung, Kampf, Bemühung, Einsatz. Einige übersetzen es auch mit Krieg. Dschihadismus verwende ich in dem Sinne: heiliger Krieg des islamischen Fundamentalismus gegen die Ungläubigen mit dem Ziel der Weltherrschaft. Wenn wir uns diesen Dschihadismus mal näher ansehen, dann sehen wir, es gibt Frühformen seit Beginn des 19. Jahrhunderts und wir haben dann Ende des 20. Jahrhunderts eine explosive Zunahme. Man kann sich die Namen schon gar nicht mehr alle merken, es kommen ständig neue dazu: Al-Qaida, IS, Hisbollah, Hamas, Iran, Taliban und. Ich habe den Iran hier ganz bewusst rot etwas herausgehoben, weil die Revolutionsgarden, die den Iran beherrschen, die mit Abstand gefährlichste dschihadistische Terrorgruppe auf dieser Welt sind. Aber schon wenn wir uns das vergegenwärtigen, wird eines klar: dieser Dschihadismus ist ein Phänomen der Moderne. Es ist ein modernes Phänomen. Das heißt, wenn wir den Dschihadismus verstehen wollen, müssen wir uns ein bisschen mit der Moderne befassen. Und zwar mit der zerrissenen kapitalistischen Moderne. Wie kommt die in die Welt? Und ich rede jetzt überhaupt nicht von der islamischen oder arabischen Welt, sondern ich rede vom Westen. Wie kommt diese kapitalistische Moderne in die Welt? Sie bringt auf der einen Seite Befreiung aus vielen Abhängigkeitsverhältnissen, Freiheit und Gleichheit. Sie bringt aber auch neue Formen von Inhumanität und Krise in die Welt. Befreiung aus Clanherrschaft, aber gleichzeitig Unterwerfung unter die Marktherrschaft. Und zwar unter historisch etwas vollkommen Neues, nämlich unter einer abstrakten Herrschaftsform, was es vorher nicht gab. Abstrakte Herrschaft des Marktes und der Kapitalverwertung. Man kann durchaus mit viel Recht von dem großen Widerspruch zwischen Anspruch und Realität oder Realpolitik reden und man kann durchaus von den Versprechen und Verbrechen des Westens auch reden. Und diese kapitalistische Moderne, und ich rede jetzt immer noch nicht vom Islam oder von den Arabern, diese kapitalistische Moderne trifft auf scheinbar intakte vormoderne Strukturen personeller Herrschaft. Und dieser Prozess wird wahnhaft ideologisch verarbeitet. Was passiert da überhaupt? Was kommt da über uns? Und wer ist letztendlich daran schuld? Und diese Krisenbewältigung im Bewusstsein findet dann statt mit Identitätsstiftung und Ressentiment. Und das ist sozusagen der ganz normale Prozess dieses In-die-Welt-Kommens der kapitalistischen Moderne in Europa, in Westeuropa. Und wenn wir dieses antimoderne oder antiwestliche Ressentiment ein bisschen näher anschauen, gegen was richtet sich das eigentlich? Gegen die Zersetzung der Moral, gegen Materialismus, also im Sinne von, da geht es nur um Geld, gegen sexuelle Befreiung, gegen Homosexualität, gegen die Emanzipation der Frau, überhaupt gegen die Säkularität, gegen Blasphemie, die Gotteslästerung, ganz schlimm, Atheismus, Individualität, Zerstörung der Gemeinschaft, Zerfall der Familie und es wird nach Schuldigen gesucht. Wer bringt diese Welt, die eigentlich so stabil war und auf die 1000 Jahre lang so war und die auf Ewigkeit gebaut war, so durcheinander? Wer ist daran eigentlich schuld? Was sind die Akteure? Und das gipfelt letztendlich nicht zufällig auch dann in Europa im modernen Antisemitismus letztendlich die Juden sind daran schuld, das sind die kleine verborgene Macht, die unheimlich viele Möglichkeiten hat und im Verborgenen im Grunde die Welt regiert. Und dieses Muster finden wir natürlich auch wieder im islamistischen Antisemitismus. Genau dieses Muster, das nicht im Islam entstanden ist und nicht unter den Arabern entstanden ist, aber dieses Muster finden wir auch wieder. Gerade auch im Antizionismus, wo man ja besonders gerne dann auch Kinder vorschickt. Also das ist, glaube ich, ziemlich deutlich auf den Punkt gebracht. Diese Schilder, die diese beiden Kinder hochheben müssen. Die Zionisten vernichten Anstand und Moral in der Gesellschaft und Schluss mit dem Raubtierkapitalismus. Das ist so die wahnhafte Verarbeitung der Moderne im antisemitischen Ressentiment. Diese Protokolle der Weisen von Zion, also wie man schon lange weiß, ein Elaborat des zaristischen Geheimdienstes im vorrevolutionären Russland, das behauptet, die Juden haben also einen geheimen Plan, die Welt zu erobern. Diese Protokolle der Weisen von Zion haben eine Massenauflage in der islamischen Welt. Sie werden zum Teil als ernsthaft zur Grundlage genommen in Universitäten, als Lektüre auf dem Lehrplan stehen. Das ist jetzt ein Zitat aus diesen Protokollen der Weisen von Zion. Da werden also nun die Juden vermeintlich also zitiert. Durch all diese unterirdischen geheimen Mitteln, die uns zugänglich sind, und mit Hilfe des Geldes, das ganz in unseren Händen ist, werden wir eine allgemeine Wirtschaftskrise verursachen, wir Juden. Dabei werden wir ganze Arbeitermassen auf die Straße werfen, gleichzeitig in allen Staaten Europas. Wie gesagt, diese Protokolle der Weisen von Zion sind in der arabisch-muslimischen Welt massenweise verbreitet. Dieser islamistische Antisemitismus, er hat viele auch sehr harte und sehr brutale Ausdrucksformen. Kürzlich, ihr habt wahrscheinlich, die meisten von euch haben dieses Video gesehen in Berlin, dieser Überfall auf einen Israeli, der mit der Kippa durch Berlin lief, der dann unter übelsten Beschimpfungen mit dem Gürtel geschlagen wird. Das ist nur ein Beispiel, das häuft sich. Dieser offene, brutale Antisemitismus, den ja die meisten Herkunftsdeutschen sich zu verkneifen irgendwie halbwegs gelernt haben, konnte man jedenfalls die letzten Jahrzehnte vermuten, ist vor islamistischem Hintergrund viel, viel offener. Und wenn wir uns dieses islamistische Weltbild nochmal genauer ansehen, wie ist das eigentlich geprägt? Durch ein patriarchales Familienbild, es ist homophob, frauenfeindlich, antiwestlich, antisemitisch, es gibt einen Kult um die Gemeinschaft, eine verbindliche Leitkultur, der sich alle zu unterwerfen haben, einen Hass auf Intellektuelle, ein Verschwörungsweltbild, die Ablehnung von Selbstbestimmung und Emanzipation, ein personalisierender Pseudo-Antikapitalismus und die Rekrutierung verrohter Gewalttäter. Und wenn man sich das so mal auf der Zunge zergehen lässt, was hier so steht, dann kommt einem das schon ein bisschen bekannt vor. Das hat einfach große Schnittmengen zum Faschismus. Das ist einfach Fakt. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Die Schnittmengen zum Faschismus sind unübersehbar. Im Folgenden soll es ein bisschen um diese in meinen Augen ziemlich verkorkste Islam-Debatte gehen, die ja seit langem tobt und die auch weiter toben wird und sich weiter zuspitzt. Und ich will einfach auf ein paar solche Thesen, die da durch den Raum schwirren, etwas näher eingehen und die ein bisschen beleuchten. Zunächst mal zwei Zitate aus dem Koran. Erstes, es soll kein Zwang sein im Glauben. Und die zweite, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie findet. Ist ein gewisser Widerspruch. Ich glaube, es ist ziemlich vermessen, von einer dieser beiden Suren zu sagen, sie hätten nichts mit dem Islam zu tun. Natürlich haben beide mit dem Islam zu tun, das ist doch völlig klar. So wie auch mit dem Christentum absolut unterschiedliche gegensätzliche Dinge zu tun haben. Also zu behaupten, das eine hat mit dem Islam zu tun, das andere hat nicht mit dem Islam zu tun, ist schon zumindest gewagt. Insofern ist die Aussage, den Islam gibt es nicht, natürlich richtig. Genauso wie es das Christentum in der Form nicht gibt, weil religiöse Menschen bringen es fertig, ich finde es immer wieder erstaunlich, aber sie bringen es fertig, große Teile ihrer heiligen Schriften vollkommen auszublenden und nur die Teile sich herauszusuchen, die sie wollen und es dann zur richtigen Religion zu erklären. Und das ist auch die Grundlage dafür, warum es in jeder Religion immer natürlich Sektiererkämpfe gibt und die einen besser wissen wie die anderen, wie man die heilige Schrift richtig interpretieren muss. Insofern ist der Satz, den Islam gibt es nicht, natürlich auch richtig. Nur muss man, glaube ich, bedenken, insbesondere wenn man diese Debatte der letzten Jahre verfolgt, dass dieser Satz, den Islam gibt es nicht, auch eine problematische Seite beinhalten kann. Und das ist die. Dieser Satz kann auch zum Sprechverbot über den Islam werden. Also weil es den Islam nicht gibt, müssen wir überhaupt nicht über den Islam reden. Und das, glaube ich, das ist was passiert, da ist auch gerade unter Linken und Liberalen was passiert, was schlecht war und was sich schon lange rächt. Dass man im Grunde gemeint hat, man müsse darüber nicht reden. Das um an einem Beispiel deutlich zu machen. Wenn man unter Linken oder Liberalen den Satz fallen lässt, der Islam ist intolerant, dann wird man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in diesem Milieu sofort hören, hör mal zu, den Islam gibt es nicht. Wenn man aber im gleichen Milieu sagen wird, der Islam ist tolerant, dann wird man mit sehr viel weniger Sicherheit den Satz hören, den Islam gibt es nicht. Und das, glaube ich, deutet auf eine Schieflage der linken Auseinandersetzung mit dem Thema Islam hin, auf eine langjährige Schieflage, die sich auch schon lange rächt. Da wird nämlich auf einmal Religion sakrosankt. Und große Teile der Linken haben sich leider von Religionskritik weitgehend verabschiedet und das rächt sich. Mir hat da sehr geholfen Sama Mani, den ich nur sehr empfehlen kann. Sama Mani aus Wien, Schriftsteller und Psychoanalytiker, der auch Vorträge hält. Auf unserer Seite Emanzipation und Frieden kann man auch einen Vortrag halten. Ich empfehle sehr sein kleines Büchlein mit dem wunderbaren Titel Respektverweigerung, warum wir fremde Kulturen nicht respektieren sollten und die eigene auch nicht. Da wurde mir das nochmal klarer, dass dieser Satz, den Islam gibt es nicht, auch eine schlechte Wirkung entfalten kann, in dem Sinne, dass Linke meinen, es sei rassistisch, wenn man Religionskritik betreibt. Und in diese Falle sind viele Linke lange gelaufen. Nun gibt es die These, nicht nur von Linken, auch von vielen Muslimen, ja, der dschihadistische Terror hat nichts mit dem Islam zu tun. Das sei was vollkommen anderes. Das, denke ich, ist zu hinterfragen. Der Dschihadismus entsteht halt nun mal nicht irgendwo in den Elendsgebieten von Rio oder im Kongo oder wo, sondern er entsteht natürlich in muslimisch geprägten Gesellschaften und Communities. Und diese ganzen terroristischen Akte, die wir alle kennen, die Akteure beziehen sich auf den Islam, ganz klar. Natürlich hat dschihadistischer Terror mit dem Islam zu tun. Es ist schon eine ziemliche Leistung, das zu verleugnen. Natürlich hat er damit zu tun. Nur gibt es sofort, wenn man das sagt, die genauso falsche Gegenreaktion. Und die sagt, der dschihadistische Terror hat nur mit dem Islam zu tun. Weil viele von denen, die sagen, Dschihadismus hat mit Islam zu tun, meinen eigentlich, er hat nur mit dem Islam zu tun. Und da liegt die nächste Falle drin. Der dschihadistische Terror hat auch mit dem Islam zu tun, aber nicht nur mit dem Islam zu tun. Und um das zu verstehen, reicht eigentlich eine ganz einfache Frage. Warum zogen eigentlich 1970 noch keine dschihadistischen Mordkommandos durch Bagdad, Mumbai, Paris, Brüssel? Islam war doch damals auch schon. Also wenn das nur mit Islam zu tun haben sollte, dann ist nicht erklärbar, warum das nicht schon früher war. also hat mit dem Islam zu tun, reicht als Erklärung nicht aus, ganz offensichtlich. Islamismus und Dschihadismus haben mit dem Islam zu tun und mit der kapitalistischen Moderne. Dieser Dschihadismus ist geprägt durch den Islam und durch die westliche Gesellschaft, und das reaktionär-religiöse Umfeld der Dschihadisten, das ist ja im Prinzip so wie bei den handgreiflichen Nazis auch, das kann ja nur funktionieren durch ein großes Umfeld, das im Grunde sagt, naja, so darf man es nicht machen, aber im Grunde mehr oder weniger das deckt und sympathisiert. Und dieses reaktionär-religiöse Umfeld der Dschihadisten verweist natürlich auf den Zusammenhang mit dem Islam, während andererseits die wachsende Zahl von Konvertiten, also von jungen Leuten, die im Westen geboren sind, die westlich geprägt sind, aufgewachsen sind, auf die Attraktivität von religiösen Fundamentalisten für westlich geprägte Menschen verweist. Eine beliebte These ist, man könne nicht trennen zwischen Islam und Islamismus. Das ist so ein Satz, der unheimlich klar und eindeutig klingt. Der ist er aber überhaupt nicht, wenn du den beleuchtest, weil da kann ganz unterschiedlich damit gemeint sein. Ist damit die Binsenweisheit gemeint? Man kann auch nicht trennen zwischen den Evangelikalen und dem Christentum, ist so völlig klar. Ich kann nur nicht sagen, die Evangelikalen haben nichts mit dem Christentum zu tun, sind keine Christen. Das ist aber eine Binsenweisheit. Oder ist mit dem Satz, man kann nicht trennen zwischen Islam und Islamismus gemeint, Islam und Islamismus sind dasselbe. Das sind zwei sehr unterschiedliche Aussagen, aber der Satz läuft so, und oft ist er nämlich so gemeint, Islam ist gleich Islamismus. Das ist übrigens dieselbe Aussage, wie sie Islamisten selbst auch treffen. Die sagen ja auch, wer nicht unsere Interpretation hat, der ist letztendlich kein Muslim. Hier stehen zwei Aussagen, die, denke ich, vollkommen zwei Paar Stiefel sind. Die erste Aussage: Unter Musliminnen sind konservative, orthodoxe, patriarchale, reaktionäre Strömungen und Interpretationen weit verbreitet. Und die andere Aussage: Unter Musliminnen sind aufgeklärtere und emanzipiertere Strömungen und Interpretationen prinzipiell unmöglich. Das erste ist eine Tatsachenbeschreibung. Das ist Fakt. Das zweite ist eine Essentialisierung. Das geht gar nicht anders. Muslime können nur so sein, der Islam ist so. Eine oft gehörte These in dem Zusammenhang dieser ganzen Islamdebatte ist die, ja, Antisemitismus hat sich erledigt im Wesentlichen, wer ist denn heute noch Antisemit? Und heute sind die Muslime die neuen Juden, die verfolgte Minderheit. So. Das hört man leider immer noch oft, gerade auch im linken Diskurs. Das ist einfach absoluter Unfug. Wer sowas zum Besten gibt, der gibt erstmal zu Protokoll, dass er überhaupt nicht die Bohne davon verstanden hat, was Antisemitismus eigentlich ist. Also niemand unterstellt den Muslimen, dass sie, obwohl sie so unheimlich wenige sind, durch ihre raffinierte Macht über das Geld die ganze Welt am Gängelband führen. Niemand ist der Meinung, die Muslime seien das Unglück dieser Welt und erst wenn die Muslime vernichtet würden, ging es uns allen wieder gut. Also das ist einfach absurd. Wer sagt, die Muslime sind die Juden von heute, der hat nicht die Bohne von dem verstanden, was Antisemitismus ist. Ein noch viel weiter verbreiteter Begriff, auch gerade unter Linken, ist der Begriff der Islamophobie, vor dem ich nur warnen kann, der überhaupt nichts klärt, sondern nur verwirrt. Ich bin jetzt kein Psychologe oder Psychiater, aber ich denke, es reicht. Der Alltagssprache, der Umgang, ein Phobiker gilt in der Alltagssprache als irgendwie krank, als irgendwie daneben. Und dass die Kritik einer Religion eine Krankheit ist, das wollen uns religiöse Fundamentalisten aller Couleur schon immer einreden. Der Begriff Islamophobie kommt als politischer Begriff im Frühjahr 1979 sozusagen in die Welt, wird er politisch wirkmächtig. Am 8. März 1979, also im Februar, kommt Khomeini zurück aus Paris, dann die Revolution, die islamistische Revolution. Am 8. März 1979, Internationaler Frauentag, demonstrieren 30.000 Frauen durch Teheran, demonstrativ ohne Kopftuch. Und daraufhin erklärt Khamenei dann Khomeini in einer Wutrede diese Frauen zu islamophob, die sind islamophob. Und danach beginnt die Unterdrückungswelle, zuerst gegen die Frauen und nachher gegen alle Kritiker. Islamophobie ist ein Kampfbegriff, ein politischer Kampfbegriff, auf den nur eine Linke hereinfallen kann, die Religionskritik schon lange entsorgt hat. Nächste These, die man oft hört, Islamfeindlichkeit, das sei ja Rassismus. Wer sich islamfeindlich verhält, sei Rassismus. Schräg die These. Ich habe nach Zahlen gesucht und habe jetzt noch keine neueren gefunden. Die sind 10 Jahre alt, aber das sind offizielle Zahlen der Bundesregierung. Damals ging man davon aus, dass ungefähr 3,4 Millionen Muslime in Deutschland leben. Ich glaube, zurzeit geht man von eher 4 bis 5 Millionen aus. Und wie definiert die Bundesregierung Muslime? Muslime sind alle Migranten, die aus einem mehrheitlich muslimischen Land kommen. Was schon mal höchst problematisch ist, weil es vollkommen ignoriert, dass man natürlich aus einem mehrheitlich muslimisch geprägten Land kommen kann und nicht Muslim sein muss, sondern einer anderen Religion angehören kann, Atheist sein kann. Das fällt da schon mal weg. Also Alltagssprache, der sieht so aus, also ist er ein Muslim. Das ist sozusagen, also das sind Muslime. Das ist schon das erste Problem. Und dann gab es da eine Untersuchung, das sind offizielle Zahlen der Bundesregierung vor 10 Jahren. 18% dieser so titulierten Muslime haben sich selbst als religiös bezeichnet, 20% eher indifferent, 62% leben keine religiöse Praxis. So, wenn wir von diesem Hintergrund nochmal die Aussage anschauen, Islamfeindlichkeit sei Rassismus, dann muss man feststellen, dass diese Aussage erstens die Menschen auf ihre Religion reduziert, beziehungsweise auf die ihnen zugeschriebene Religion reduziert. Sie ignoriert, dass Menschen sich vom Islam abwenden können und schreibt die Zugehörigkeit zum Islam ja letztendlich als ethnisches Merkmal fest. Und deswegen ist, wenn man diese Aussage genau anguckt, ist die Aussage, Islamfeindlichkeit sei Rassismus, selbst eine rassistische Position. Denn sie ethnisiert und schreibt den Menschen ihre Zugehörigkeit zum Islam als ewiges Merkmal fest. Islamkritik in aller Munde. Ja, Kritik? Ja klar, de omnibus debutandum ist, sagt Karl Marx mal, wo er nach seinem Lieblingsmotto gefragt wird, also an allem ist zu zweifeln. Also Kritik, ja klar, und alles muss Gegenstand von Kritik sein. Und trotzdem, wir leben ja nicht im luftleeren Raum, wir bewegen uns in einer ganz konkreten Gesellschaft, in der das Wort Islamkritik rauf und runter buchstabiert wird von allen möglichen Seiten. Muss man natürlich fragen, was ist gemeint, Kritik oder Ressentiment? Weil all diese Moslemhasser, die hier rumlaufen, die sind natürlich in ihrem Selbstverständnis nach keine Moslemhasser, sind alles Islamkritiker. Alles Islamkritiker. Und die sind der Meinung, es kann ja gar keinen gemäßigten Islam geben. Es gibt ihn nicht und es wird ihn nicht geben, was im Übrigen genauso die Islamisten sagen. Islamkritik ja, selbstverständlich. Religionskritik ist kein westlicher Rassismus. Das müsste man in Teilen der Linken jedenfalls wieder lernen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Orientierungspunkt ist der da. Menschen sind vor Diskriminierung zu schützen. Menschen, die diskriminiert werden wegen ihres Glaubens, und das selbstverständlich natürlich auch Muslime, die wegen ihres Glaubens diskriminiert werden, die sind zu schützen vor Diskriminierung. Aber Religionen sind nicht vor Kritik zu schützen. Und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Satz. Und da werden ständig Fehler gemacht, ständig Fehler. Und wenn man mit so einer Leitschnur durch die Islamdebatte geht, dann, glaube ich, ist die schon sehr hilfreich. Dieser berühmte marxische Satz, der immer zitiert wird, weil er auch, denke ich, genial Emanzipation auf den Punkt bringt, der marxische Imperativ, nämlich alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Dieser Satz wird ja oft nur zur Hälfte zitiert. Der fängt ja anders an. Der fängt ja anders an. Der Satz heißt ja komplett: Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ und so weiter. Und jetzt geht es nicht darum zu sagen, ich weiß aber besser, was der Marx geschrieben hat, sondern es geht darum, dass der Satz nur so in sich kohärent wird. Mit der Kritik der Religion muss es anfangen, weil nur dann kann man wirklich auch zur Emanzipation kommen. Gut, wir haben dann natürlich auch die anderen Irren von der anderen Seite des Sindida, die da rumlaufen und sagen, also der Islam gehört nicht zu Deutschland, die sich da dann identitär abgrenzen müssen. Und die nun wieder sind denen ähnlicher, viel ähnlicher als sie glauben. Viel ähnlicher als sie glauben. Wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, was diesen Islamismus auszeichnet, nämlich ein patriarchales Familienbild, Homophobie, Frauenfeindlichkeit, antiwestlich, antisemitisch, Kult um die Gemeinschaft, eine Leitkultur, die für alle verbindlich ist, Hass auf Intellektuelle, Verschwörungsweltbild, Ablehnung von Selbstbestimmung, Emanzipation, personalisierender Pseudo-Antikapitalismus, Rekrutierung verrohter Gewalttäter. Da haben wir so das ungefähr dieses islamistische Bild. Ja. Und das ist austauschbar. Ja, also das Islamismus, Rechtspopulismus, das ist austauschbar. Die sind sich ähnlicher, als sie glauben. Deswegen gilt, dass dieser sogenannte Rechtspopulismus, genauso wie der Islamismus, große Schnittmengen zum Faschismus hat. Das kennt man doch alles irgendwoher. Und wie sehr die zwei Parteien einander brauchen, das zeigt sich auch an der ausgesprochenen Geilheit auf den Terror von AfD-Leuten. Also ich erinnere nur kurz an diesen Vorfall in Münster vor ein paar Monaten, der sich dann eben herausgestellt hat, dass es ein erweiterter Suizid war, wo dann von Storch sofort twittert, wir schaffen das, also sie sind geil auf Terror, sie brauchen die Islamisten, sie brauchen diese Islamisten, um sich selbst zu bestätigen. Und deswegen können sie mit Muslimen, und ich sage nochmal, ich kann einem Ahmad Mansur zum Beispiel nicht absprechen, dass er Muslim ist und religiös. Ein Muslim wie Ahmad Mansur, der sagt, wir Muslime brauchen eine ernsthafte innerislamische Debatte. Wir brauchen einen 1968, wir müssen wie die 68er gegen unsere Väter rebellieren. Mit solchen Muslimen können AfD und Co. natürlich überhaupt nichts anfangen. Denn wenn du AfD und Co. fragst, wenn du sie bittest, mal mit einem Wort zu sagen, was sie am meisten hassen, dann sagen sie 1968. Am Parteitag in Stuttgart, Meuthen ruft in die Mikrofone, wir wollen weg vom links-rot-grün versifften 68er Deutschland. Und 2000 springen von den Stühlen auf. Es hält sie nicht mehr auf den Sitzen. Sie jubeln, sie krölen. 2 Minuten Applaus. Das ist das, wenn Sie auf den Punkt bringen wollen, was Sie hassen, dann sagen Sie 1968. Irre, Alice Weidel, die also da voll mitschwimmt, die gegen Genderwahnsinn argumentiert, ist selbst ein Produkt von 1968. Die lebt in einer offen lesbischen Beziehung mit adoptierten Kindern und es schadet selbst in dieser Partei ihrer Karriere nicht, wenn das kein Produkt von 68 ist. Ja, wenn das kein Produkt von 68 ist. Und das zeigt auch, dass es langfristige und jetzt getraue ich mal, das Wort nachhaltig im positiven Sinn zu verwenden, nachhaltige, positive Entwicklungen, langfristige, gibt. Und sowas, wenn eine Alice Weidel, die im Grunde ein Produkt von 68 ist, heute gegen 68 hetzt, das ist dann irgendwo auch schön und zeigt, dass da was geblieben ist. Dass da was geblieben ist, aus dem die nicht einfach weg können. Sie können nicht einfach weg und sie haben ein instrumentelles Verhältnis zu einer Reihe von Normen, die doch hegemonial geworden sind in den letzten Jahrzehnten und von denen man nicht einfach nur sagen kann, nee, da sind wir dagegen, so wie früher das Rechte konnten. Sie sind selbstverständlich für Frauenrechte, das ist doch vollkommen klar. Dahinter können sie doch gar nicht zurück. Und da sind sie zufällig nur dann für Frauenrechte, wenn es um den Islam geht. Das ist ja klar. Sie sind für Menschenrechte, ganz klar. Aber sie sind natürlich nur für Menschenrechte, um nachzuweisen, dass Musliminnen damit überhaupt nichts anfangen können. Denn wenn Gauland dann gefragt wird, wenn es zur Sache geht, dann sagt er ja, wir können den Leuten nicht mit Menschenrechten kommen, sondern die Leute wollen wissen, wer gehört hierher und wer nicht. Also ein instrumentelles Verhältnis. Und sie haben, selbstverständlich sind sie auch gegen Antisemitismus, aber nur bei Linken und Musliminnen. Also sie sind gezwungen, bestimmte Normen, die hegemonial wurden, zu übernehmen, aber verwenden sie völlig selektiv und instrumentell und wenden sie an. Und dann wären wir eben bei diesem antimuslimischen Ressentiment, das ganz groß und gefährlich und verbreitet ist und das meines Erachtens auch der wesentlich vernünftigere Begriff als Islamophobie ist. Den Begriff muss man verbreiten und sponsern, weil da ist genau, da geht es nämlich um die Menschen. Da besteht nicht die Verwechslungsgefahr, dass man aber keine Religion mehr kritisieren darf, sondern jetzt geht es um die Menschen. Und deswegen plädiere ich als Gegenbegriff zu Islamophobie, zu dem Begriff das antimuslimische Ressentiment. Und das ist natürlich ganz übel, weit verbreitet. Und das ist auch mehr als nur normale Fremdenfeindlichkeit. Es sind einige Punkte, wo es über die normale Fremdenfeindlichkeit, die schon schlimm genug ist, hinausgeht. Das eine ist dieser verlogene Menschenrechtsdiskurs. Wir sind doch für die Menschenrechte und die können es ja qua Kultur gar nicht, die gehören gar nicht dazu. Das ist was, was im antimuslimischen Ressentiment besonders stark ist. Dann hat dieses Ressentiment Elemente von Verschwörungstheorie, die man so in der normalen Fremdenfeindlichkeit auch nicht findet. Also der Gipfel ist dann die These von der Gebärmutter als Geheimwaffe des Islam. Die machen so viele Kinder und in ein paar Jahrzehnten sind wir die Minderheit im eigenen Land. Also es gibt eine Verschwörung, die das Ziel hat, uns zur Minderheit zu machen, hat Elemente von Verschwörungstheorie. Es ist eine Mischung aus Hass und Neid auf diese islamistische Gemeinschaft. Wir hatten es vorhin auch beim Workshop darum, dass es durchaus einen Neid auch gibt auf dieses schöne Weltbild, wo noch alles stimmt. Unter diesen anderen Patriarchen. Man hasst sie und man beneidet sie gleichzeitig. Und es gibt natürlich, dieses antimuslimische Ressentiment hat eine spezifisch deutsche Entlastungsfunktion, die man nicht unterschätzen soll. Das heißt nämlich, schau mal her, wir sind doch nicht die Antisemiten, die Muslime sind die Antisemiten und wir stehen auf der richtigen Seite. Und deswegen ist dieses antimuslimische Ressentiment, das ist ganz wichtig zu sehen und ich glaube, dass dieser Begriff wesentlich kritischer und tragfähiger ist als dieser Begriff Islamophobie, weil mit Islamophobie riecht nach Verbot von Religionskritik. Und das antimuslimische Ressentiment, das hebt ab auf die Diskriminierung von Menschen. Und Sarrazin, der ja nun wieder in aller Munde ist, wenn der mit seinem ersten Buch da, mit diesem das Buch mit dem sympathischen Titel damals, Deutschland schafft sich ab, ne? Das ist ja in die Bestsellerlisten dann brachte und das bis heute wirkt. Wenn der in seinem ersten Buch das ist wörtlich Zitat, von Menschen spricht, die ökonomisch nicht gebraucht werden, und zwar im Zusammenhang mit seinen, das wieder Zitat, Kopftuchmädchen, die nur Kopftuch, Gemüse verkaufen, Kopftuchmädchen produzieren, so sagt das ja. Wenn er dann also da spricht, von Menschen werden ökonomisch nicht gebraucht, dann sagt er natürlich die Wahrheit. Ja? Dann sagt er in gewissem Sinne die Wahrheit. Weil in dieser kapitalistischen Krise werden tatsächlich immer mehr Menschen nicht mehr gebraucht. Sie sind nicht mehr verwertbar, überflüssig. Und das spüren viele. Nicht, dass sie es analytisch verarbeiten würden, aber man spürt, man hat die Angst davor, zu denen zu gehören, die nicht mehr gebraucht werden können. Viele haben Angst vor diesem Abstieg und grenzen sich aggressiv ab von den Losern, die uns auf der Tasche liegen und wollen nicht dazu gehören. Und Sarrazin war ja in gewisser Weise im deutschen Diskurs irgendwie so der Startpunkt und der Ausgangspunkt. Also ab Sarrazin ging es irgendwie los. Ich erinnere daran, dass der damalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel in der Zeit damals, also in einem Massenmedium, einen relativ vernünftigen Text noch publiziert, in dem er gesagt hat, einer wie Sarrazin darf nicht in der SPD sein und er soll ausgeschlossen werden. Und es war der Parteivorsitzende der SPD und Sarrazin ist bis heute nicht ausgeschlossen. Und das sagt nicht nur was über die SPD aus, sondern über das ganze gesellschaftliche Klima, zu dem er den Anstoß gegeben hat. Und wenn man diese Leute anguckt oder diese Bewegung angeht, dann muss man einfach sagen, da ist eine unheimliche Dynamik drin. Die kriegen den Hals nicht voll und sie jagen im Prinzip eine Sau nach der anderen durchs Dorf. Wenn ein Thema erledigt ist, kommt das nächste. Kann sich noch jemand erinnern, wie die AfD anfing mit diesem Herrn Lucke, mit diesem etwas abgehobenen VWL-Professor, da ging es halt um den Euro irgendwie und da war der Euro das große Problem und dann kamen die Griechen, die faulen Griechen damit in Zusammenhang, dann waren die sie und dann jetzt die Flüchtlinge, der Islam, was kommt als nächstes? Die Gierigen, das fängt schon an, die Juden, auch das zunehmend, ja, also diese Bewegung hat eine unheimliche Dynamik. Da sehen wir mal Antisemitismus, den zu verstehen, ganz wichtig ist für die gegenwärtige Dynamik auch. Das ist mein Vorschlag, was Antisemitismus denn sei. Antisemitismus ist das Ressentiment gegen die kapitalistische Moderne. Achtung, also nicht die notwendige Kapitalismuskritik, sondern das Ressentiment, dass die Herrschaft von Markt und Kapital als persönliche Herrschaft bösartiger Menschen fantasiert, im Vernichtungswahn gegen die vermeintlich Schuldigen kulminiert und die Juden damit identifiziert. Das wäre, denke ich, so in etwa das, was moderner Antisemitismus ist. Nun ist dieser Antisemitismus oft und zum Glück auch nicht sofort in Reinform da. Es gibt Entwicklungsformen dieses Ressortiments, wie alle Ressortiments. Wenn also der Vernichtungswahn und die Juden noch nicht sozusagen die Rolle in den Köpfen spielen, aber schon die Vorstellung da ist, dass es letztendlich Markt und Kapital die Herrschaft persönlich besonders bösartiger Menschen wäre, dann wird es schon problematisch. Ich würde dann aber, finde in der Antisemitismusdebatte werden da auch Fehler gemacht, ich würde sowas noch nicht als antisemitisch bezeichnen, sondern eher als regressiv antikapitalistisch mit einer verdammten Nähe und Entwicklungsmöglichkeit hin in Richtung Antisemitismus. Ich glaube, das, was da vorgeht in den Köpfen und was wir jetzt erleben, ist besser mit dem Begriff der konformistischen Rebellion erklärt. Was ist konformistische Rebellion? Nur mal ganz grundsätzlich, wer Arbeit, Ware, Wert, Staat, Nation, Kapital für natürlich hält, weil er einfach sagt, die Welt ist so und wie kann man sowas kritisieren? Das ist doch ganz normal, dass wir immer arbeiten gehen müssen, um Geld zu verdienen und weil wir sonst nicht leben, das ist doch, die Welt kann doch gar nicht anders eingerichtet sein. Wer also dieser Auffassung nachhängt, und das sind ja fast alle, der hat, wenn nun Krise kommt, und er selbst von Krise betroffen ist oder Angst haben muss, von Krise betroffen zu werden, hat er im Prinzip zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren, damit umzugehen, das zu verarbeiten. Er kann entweder sagen, die Welt ist halt so, ist irgendwie schlecht, aber ist halt so und ich nehme es halt hin, füge mich in mein Schicksal, verkrieche mich in Esoterik oder was weiß ich. Oder er rebelliert. Er fantasiert schuldige Bösewichter und Verschwörungen. Weil an Arbeit, Ware, Wert, Nation, Kapital kann es ja nicht liegen. Die Krise kann nicht sein, weil das ist Natur. Also muss jemand anders schuld sein. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Und wer dann rebelliert, der muss zwangsläufig persönlich Schuldige suchen und Verschwörungen finden. Und der fordert dann autoritäre Krisenlösungen statt grundlegender gesellschaftlicher Veränderungen hin zum Besseren. Und versinkt schlimmstenfalls im antisemitischen Vernichtungswahn. Und das ist die Dynamik in dieser konformistischen Rebellion. Und in dem Zusammenhang komme ich dann jetzt auf diesen rechtspopulistischen Antisemitismus zu sprechen. Und dieser Begriff Rechtspopulismus gefällt mir überhaupt nicht, weil er viel zu schwach ist. Ich habe auch noch nicht so den Gegenbegriff, der mich hundertprozentig überzeugt und möchte da auch gern weiter diskutieren drüber, aber man muss die Gegenbegrifflichkeit finden. Auf jeden Fall finde ich deutlich treffender die Bezeichnung protofaschistischer Antisemitismus. Es geht nachher auch nochmal um den Faschismusbegriff, ich glaube, das ist wichtig zu diskutieren. Das sind dann die Leute, nicht mal von der AfD, die sagen, das ist ja alles nur importiert, der neue Judenhass, das sind ja nur die Muslime und der Islam. Ich glaube nach wie vor, also dass Jan Riebe vom Netz gegen Nazis relativ gut das Thema AfD-Antisemitismus beschrieben hat, indem er sagt, sie ist keine genuin antisemitische Partei, also jetzt anders wie die NSDAP. Aber er sagt, durch ihre Inszenierung als neue Partei, die als einzige die Interessen des sogenannten Volkes gegen das politische System, das Establishment, die Mächtigen, die Lügenpresse vertritt, bietet die AfD viele Identifikationsangebote an Personen mit einem antisemitischen Weltbild. Diese sind dementsprechend auch zahlreich in der Partei vertreten. Diese Einschätzung von Jan Riebe wird auch sehr unterstrichen durch eine Untersuchung der Friedrich-Ebert-Stiftung, die jetzt auch Eingang gefunden hat in den 400-seitigen Antisemitismusbericht der Bundesregierung vom September 17, der also empfehlenswert ist als Quellenmaterial und so. Da werden die Parteianhängerinnen gefragt nach Antisemitismus. Und da kommt raus, dass es nun bei allen Parteien einen erschreckend hohen Anteil gibt. 20%, aber bei der AfD ist er fast 50% bei den Anhängerinnen. Und das ist nicht überraschend. Auch wenn sich die meisten der Akteure der AfD den Anschein geben, als hätten sie damit alles nichts zu tun. Aber dass die Klientel so drauf ist. Was ich besonders gut und auch verdienstvoll halte, ist, dass diese Studie zum ersten Mal auch den israelbezogenen Antisemitismus mit einbezieht. Gerade weil zum Beispiel Gauland und so sich als Freunde Israels profilieren wollen, ist es nochmal besonders wichtig, auch darauf zu gucken, dass auch dieser israelbezogene Antisemitismus unter den AfD-Anhängerinnen nochmal deutlich höher ist als unter den Anhängerinnen anderer Parteien. Dieser klassische, das was Friedrich Ebert meint, sei klassischer Antisemitismus zwischen 6% und 7% FDP, 6% CDU, 11% Nichtwähler, bei AfD schon 19% und der Israel-bezogene dann ungefähr 20% bei den anderen ist und bei AfD 47% ist. Das ist schon, also das passt auch ins Bild. Und auf die Wähler, also nach Parteien. Es wird zuerst die Parteienpräferenz abgefragt und dann wird das abgefragt, ja. Also, und die führende Funktionäre in antisemitischen Chiffern reden, also nur mal zur Erinnerung, Höcke vom Denkmal der Schande, die erinnerungspolitische Wendung 180 Grad. Höcke spricht auch von einer transatlantischen Elite, die eine neue Weltordnung aufbauen will. Oder Meyer, der Mann ist Richter, sitzt im Bundestag, ja, der den ganzen Schuldkult für beendet erklärt. Nur noch mal zur Erinnerung, ihr kennt das alles, Gauland, der Stolz ist auf die Leistungen deutscher Soldaten, für den Hitler nur ein Vogelschiss ist. Eine bestimmte Berühmtheit hat ja dieser Wolfgang Gedeon erreicht, Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg, der nun diese Protokolle der Weisen von Zion ganz offen für echt erklärt und von den Juden spricht als dem inneren Feind des christlichen Abendlandes. Da gab es ein bisschen ein Skandälchen. Der ist zwar im Moment nicht mehr in der Landtagsfraktion, arbeitet aber sehr eng mit der Fraktion zusammen, ist weiterhin in der Partei. Und das ist ein wunderschönes Bild aus dem Landtag von Baden-Württemberg, das man unbedingt, das muss man einfach kennen, weil das sagt sehr vieles aus. Weil es eben auch gerade einige so AfDler gibt, die sich als besondere Freunde Israels immer herausstellen. Und das ist nun aufgenommen im Landtag von Baden-Württemberg. Da hat nun ein AfD-Abgeordneter, nämlich ein Herr Daniel Rottmann, demonstrativ ein T-Shirt um I like Israel. Und was macht er? Er drückt eben diesem Herrn Gedeon in fester männlicher Verbundenheit die Hand. Ja. Das sagt eigentlich so ziemlich alles über die Israel-Solidarität, die vermeintliche Israel-Solidarität aus diesen Kreisen. Ich sage das auch bewusst, weil in manchen ideologiekritischen Kreisen oder vielleicht auch ehemals ideologiekritischen Kreisen die Meinung um sich greift, dass AfD irgendwie tatsächlich was mit Israel-Solidarität zu tun habe. Zu tun habe. Weswegen man in Israel selbst auch sehr, sehr genau wahrnimmt, was mit AfD und Co. los ist. Also das hier aus der Times of Israel, wo sehr berichtet wird über mit sehr viel Sympathie über Anti-AfD-Aktionen berichtet wird. Oder auch das ist jetzt der ehemalige Botschafter Israels, aber auch der derzeitige mit einer ganz ähnlichen Aussage. Mit großer Skepsis beobachte ich, wenn Menschen, die auf der Straße gegen Flüchtlinge protestieren, plötzlich israelische Flaggen schwenken. Das war in jüngster Zeit gelegentlich zu beobachten. Ausländerfeindliche Menschen sprechen von uns Juden und Christen und bezeichnen den Islam als gemeinsamen Feind. Das ist Unsinn. Ja, und wie spricht so einer der großen Stars dieser Rechtspopulisten, nämlich Viktor Orban, wenn er über den Gegner redet? Wörtliches Zitat: Der Gegner kämpft nicht mit offenem Visier, sondern versteckt sich. Er ist nicht national, sondern international. Er glaubt nicht an Arbeit, sondern spekuliert. Er ist rachsüchtig und attackiert immer das Herz. Also die Chiffern sind ganz eindeutig. Ja. Und er redet hier über den verhassten jüdischen Milliardär George Soros, ja, der ihm überhaupt nicht passt. Und dann schauen wir uns mal an, was der vermeintlich moderate und doch nicht irgendwie rechte, sondern eher Anti-Höcke Jörg Meuthen sagt über diesen Soros. Er redet nämlich ganz ähnlich wie Orban. Er sagt: Sozis und Soros vereint im Kampf gegen unsere Bürgerpartei. Sein enormes Vermögen wird heute auf fast 25 Milliarden Dollar geschätzt. Dieses Geld nutzt Soros nun, um demokratisch nicht legitimierte Organisationen zu unterstützen, damit sie in die demokratisch legitimierte Willensbildung einzelner Länder eingreifen, mit dem Ziel, die Vorstellung von Herrn Soros in reale Politik umzusetzen. Hierzu bedient er sich insbesondere seiner Open Society Foundations, die nach Meinung nicht weniger Kritiker eine neue Weltordnung herbeiführen möchten. No Borders, No Nation, so rufen es gerne sogenannte Aktivisten, die im Dunstkreis von Herrn Soros agieren. Ein gern gehörter Kampfruf übrigens auch auf Antifa-Kundgebungen. Also auch da, die antisemitischen Chiffern scheinen überall durch. Es geht gar nicht anders. Ein regressiv, antikapitalistisches, personalisierendes Weltbild gehört zwingend zu einer rechten Weltsicht dazu. Es kann keinen nicht-antisemitische Rechte geben. Und dieser protofaschistische Antisemitismus hat ja auch viele Freunde. Also Seehofer, Dobrindt freuen sich sehr, wenn sie auf Orban treffen, nicht? Die Wahl in Ungarn war ja erschreckend, 50% für seine Partei, dann nochmal 20% für eine, die noch weiter rechts steht. Ja? Das heißt, in einer durchaus formal demokratischen Wahl haben sich 70% der Ungarn für den Weg in den Faschismus entschieden, so muss man das sagen. Ja? Und Seehofer freut sich über diesen Wahlsieg, das muss einem ganz klar sein. Und da wird auch klar, dass die AfD die Speerspitze dieser konformistischen Rebellion in Deutschland ist, aber sie ist bei weitem nicht alles, sie ist nur die Speerspitze. Das Potenzial ist noch bei weitem nicht ausgeschöpft, weil sonst wäre überhaupt nicht erklärbar, warum es ihr gelingt, jetzt seit Jahren schon die anderen Parteien alle vor sich herzutreiben. Das kann ihr nur deswegen gelingen, weil das Potenzial noch lange in der Bevölkerung noch lange nicht ausgeschöpft ist. Und das weiß man aus Erfahrung, da gibt es aber auch Studien. Deswegen hier nochmal die Mitte-Studie von der Uni Leipzig, die ist jetzt 2 Jahre alt. Mit dieser bekannte Methode beurteilen sie bestimmte Aussagen, stimme völlig zu. Und da ist interessant, die interessanteste Antwort ist immer, lehne völlig ab. Weil wenn ich eine Aussage nur überwiegend ablehne, dann gebe ich zur Kenntnis, dass ich so ganz sicher mir nicht bin und dass ich mir es vielleicht in einer Krisensituation nochmal anders überlegen könnte. Also lehne völlig ab, ist die interessanteste Aussage. Und dem Satz, im nationalen Interesse ist unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform, lehnen nur 60% aller Deutschen völlig ab. Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert. Lehnen nur 38% aller Deutschen völlig ab. Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert. Lehnen nur 57% der Deutschen völlig ab. Wir sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben. Lehnen nur 21% aller Deutschen völlig ab. Das ist das Volk. Das ist eine extrem gefährliche Mixtur aus Ressortiment, Abstiegsängsten und Facebook und Co. Weil das ist ja nicht so, dass Massen von Menschen nicht früher auch diesen ganzen Mist schon in den Köpfen gehabt hätten. Das ist insofern überhaupt nichts Neues. Aber seitdem jeder Facebook kann, können die sich gegenseitig in ihrem Ressentiment dermaßen verstärken und zu einer Kraft heranwachsen und eine Dynamik entwickeln noch nie wie vor. Diese gefährliche Mixtur aus Ressentiment, Abstiegsdenken, Ängsten und Facebook und Co., mit der haben wir es zu tun und die offenbart uns auch, dass der Firnis der Zivilisation außerordentlich dünn ist. Außerordentlich dünn. Die sogenannte Flüchtlingskrise, die es ja nicht gab und nicht gibt, weil nicht die Flüchtlinge sind das Problem, sondern die rassistische Reaktion großer Bevölkerungsteile auf die Flüchtlinge sind das Problem, also die Rassistenkrise. Diese Krise hat offengelegt, was jahrzehntelang halbwegs unter der Decke geblieben ist, nämlich dass der Weg in einen neuen Faschismus eine millionenfache Massenbasis hat. Und das Schlimmste in solchen Entwicklungen ist immer das Bündnis zwischen Mob und Elite. Und das bahnt sich an. Am Anfang noch, also 2015, konnte man am Anfang noch die Meinung haben, das hält. Und es kommt nicht zu diesem Bündnis, aber dieses Bündnis, es bröckelt und dieses Bündnis fängt an, sich zu erheben am politischen Horizont, auch im intellektuellen Diskurs. Ganz wichtig ist, dass es auch diesen Rechtsintellektualismus wieder gibt. Vielleicht hat mancher das zur Kenntnis genommen, dass in der Zeit, in diesem Magazin, das doch eigentlich liberal, human und so eigentlich so den Ruf hat, ja, dann ernsthaft diskutiert wird, ob man die Flüchtlinge nicht vielleicht auch einfach verrecken lassen soll. Ja, also undenkbar noch bis vor kurzem. Ja. Mob und Elite. Hier sieht man also von rechts außen über ganz, ganz rechts bis noch weit rechter hier Seehofer, Kickl, Salvini, also die drei Innenminister von Deutschland, Österreich, Italien. Da kann man natürlich schon fragen, wie viele Punkte auf der F-Skala da zusammenkommen. Und jetzt ganz aktuell mit diesem Seehofer-Maaßen-Skandal, der eigentlich eher ein Seehofer-Skandal ist, man muss sich nochmal vergegenwärtigen, was da eigentlich passiert. Zum Teil gibt es da so eine Aufregung, ach, jetzt kriegt der Maaßen noch mehr Geld und so weiter. Ich muss ehrlich sagen, das interessiert mich nicht so besonders. Ja. Von mir aus soll jeder 14.000 Euro jeden Monat kriegen. Das wäre die beste Lösung. Das ist eigentlich nicht mein Problem. So ein schräger Diskurs. Aber was ist da wirklich passiert oder was passiert gerade noch? Das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Es gibt einen Geheimdienstchef dieses Landes, der offen mit Halb- und Ganzfaschisten kollaboriert. Das liegt auf der Hand. Der kollaboriert mit denen. Stellt sich offen sogar gegen die Regierung als Geheimdienstchef, kollaboriert mit ihnen, feuert sie an. Und sein Chef, der Innenminister, der deckt ihn, diesen Geheimdienstchef, und befeuert den Mob noch selbst. Also Seehofer sagt, ich wäre, wenn ich nicht zufällig Minister wäre, wäre ich auch mitgelaufen in Chemnitz und so weiter. Ein Geheimdienstchef kollaboriert mit Halb- und Ganzfaschisten, der Innenminister deckt ihn und befeuert den Mob. Und das sind präfaschistische Zustände. Wie soll man das anders beschreiben? Mir ist noch keine bessere Beschreibung eingefallen. Der Rechtsstaat, also die Gewaltenteilung, ist gefährdet, und zwar nicht nur in Ungarn und Polen. Ihr erinnert euch an diesen Fall Amri, der da einfach abgeschoben wurde, wo die Behörden in NRW einfach die Justiz ausgetrickst haben und dann die OVG-Präsidentin von NRW dankenswerterweise das skandalisiert und sie dann formuliert, die Politik bedroht den Rechtsstaat, und ich sage nochmal, nicht in Ungarn oder in Polen, sondern in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn die Präsidentin eines Oberverwaltungsgerichts mit so einer Aussage an die Öffentlichkeit geht, das ist schon was Besonderes. Also das machen so hohe Richter in der Regel nicht. Ja. Da müssen alle Alarmglocken läuten. Ja. Sie sagt, im Verwaltungsgericht Gelsenkirchen sind bewusst Informationen vorenthalten worden. So haben die Behörden verhindern wollen, dass die Justiz rechtzeitig ein Abschiebeverbot verhängen konnte. Und dem vorangegangen war ja, ich erinnere, dass der immer noch amtierende Innenminister von Herbert Reul die Justiz kritisiert hat und gesagt hat, die Richter sollten doch bitte, Wörtlich Zitat, immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen. Also die Richter sollen nach gesundem Volksempfinden entscheiden. Der Rechtsstaat ist gefährdet. Man muss der Situation ins Auge sehen. Das ist die Dynamik, die sich entwickelt. Und ich sage nochmal, nicht nur in Polen und in Ungarn. Aber wenn man es da nochmal anguckt, Polen und Ungarn, da ist es schon weit fortgeschritten. Angriff auf die unabhängige Justiz, auf Oppositionsparteien, Menschenrechtsorganisationen, überhaupt oppositionelle Medien, Meinungsfreiheit. Das ist die Dynamik, die drin ist. Und es muss einem klar sein, dass darin ein sehr großes Gewaltpotenzial schlummert, ein sehr großes. Kürzlich wurde bekannt, dass mindestens 25.000 Menschen mit Telefonnummer und Adresse in den Feindeslisten von Rechten gespeichert sind. Man kann sich ja ausrechnen, warum diese Listen geführt werden. Und da steckt nicht nur ein großes Gewaltpotenzial nach innen drin, sondern auch ein großes Gewaltpotenzial nach außen. Zum Teil gibt es ja so die Meinung, ach, heute ist das was ganz anderes, dieser Rechtspopulismus ist gar nicht mehr nach außen aggressiv, sondern man will sich nur nach innen abschotten, da ist was dran. Aber das reicht, glaube ich, nicht, weil da ist eine Dynamik drin, die auch äußere Konflikte natürlich provozieren muss, früher oder später. Eine kleinere Sache, die jetzt sicher noch nicht die internationale Bedeutung hat, aber die darauf hinspricht, dass sich die Österreicher und die Italiener jetzt streiten mal wieder über Südtirol. Also eine Frage, wo man gedacht hat, ist doch seit 100 Jahren erledigt. Ja, jetzt fangen auf einmal die einen an, eine doppelte Staatsbürgerschaft wieder anzufangen. Die einen Rechtspopulisten und die anderen Rechtspopulisten regen sich darüber auf. Also natürlich ist da auch das Potenzial für internationale Konflikte drin. Im Grunde genommen weiß jedes 12-jährige Kind, dass eine Welt, die sich gegenseitig einmauert, dass das der Stoff ist, aus dem Kriege gemacht sind. Das ist vollkommen klar. Ein Punkt, es wird ja oft dann in bester Absicht argumentiert gegen AfD und Co., sie sei kalt und unsozial. Das stimmt in gewisser Weise auch, neoliberal immer noch in vieler Hinsicht. Aber die Wirksamkeit dieser Argumentation werde ich in zweierlei Hinsicht hinterfragen. Das Erste ist, ist das wirklich so abschreckend für die Klientel, wenn es kalt und unsozial ist? Da ist eine sehr interessante Umfrage, kürzlich in der FAZ veröffentlicht. Das setzt die Arbeitslosenquote ins Verhältnis zu den AfD-Wählern. Das Rote ist die Arbeitslosenquote von 2013 bis 2018, die von 7,8 auf 5,2 zurückgeht. Und das Gelbe sind die AfD-Wähler, die im gleichen Zeitraum von 5,4 auf 14% hochgehen. Also das wäre schon mal das Erste. Dieses kalt und unsozial muss nicht unbedingt so abschreckend sein, ja, sondern man kann sich auch sozial relativ wohlfühlen und meinen, die. Man kann aber auch der andere Aspekt, und der ist noch, glaube ich, viel interessanter, bezahlbare Wohnungen, höhere Mindestlöhne, mehr Kindergartenplätze. Das sind richtige Forderungen, das muss man immer fordern, das sind immer richtige Forderungen. Schon, also, die bedürfen keiner Begründung, außer der, dass der Mensch ein Mensch ist, das ist doch völlig klar. Aber muss klar sein, dass das auch alles geht in Kombination und Flüchtlinge raus. Das wollen wir alles haben, aber nur für Deutsche, die Flüchtlinge raus. Und das ist das Nationalsoziale. Und dieses Nationalsoziale hat, denke ich, noch mehr Sprengkraft. Und genau darum findet ja auch die Auseinandersetzung innerhalb der AfD statt. Und das haben wir ja Entwicklungen in Frankreich bei Le Pen und auch zum Teil bei der FPÖ und so weiter, dass dieser soziale Aspekt immer größer wird. Und Höcke, der prominenteste Vertreter dieses Flügels, Höcke, wörtliches Zitat, wir werden uns verstärkt der kleinen Leute annehmen und die sozialen Errungenschaften von 150 Jahren Arbeiterbewegung gegen die zerstörerischen Kräfte des Raubtierkapitalismus verteidigen. Also Höcke will die Errungenschaften der Arbeiterbewegung verteidigen gegen den Kapitalismus. Und es gibt zunehmende Auseinandersetzungen in dieser Partei um die Linie. Und die Höcke-Linie wird stärker und nicht nur im Osten. In Essen-Nord erringt der dortige Kandidat bei der letzten Landtagswahl über 20% der Stimmen. Guido Reil, klassischer Gewerkschafter, Betriebsrat, lange für die SPD im Rat, vertritt die Interessen der kleinen Leute, statt sie zu verraten. 26 Jahre SPD, jetzt AfD. Das Nationalsoziale, darin liegt noch eine ganz große Sprengkraft. Der DGB hat lange verleugnet, dass in seiner eigenen Mitgliedschaft die Sympathien überdurchschnittlich groß sind für rechts. Jetzt gibt das wenigstens zu, ist mal der erste Schritt. Das sind jetzt Zahlen vom DGB bei der letzten Bundestagswahl. Während unter allen Wählerinnen die AfD bei 12,6% lag, lag sie unter Gewerkschaftsmitgliedern bei 15%. Und zu Nationalsozial gehört auch die ringsrechte Querfront. Also hier Sarah Wagenknecht, wo die Grenzen zwischen links und rechts immer mehr verwischt werden, die Flüchtlingsfrage zur großen Frage hochstilisiert wird, sich positiv bezogen wird auf die Nation und im Grunde genommen Wagenknecht letztendlich sagt, wenn auch nicht wörtlich, aber letztendlich ihre Botschaft die ist, die die NPD seit 40 Jahren schon plakatiert, nämlich sozial geht nur national. Das ist im Grunde das. Ja. Und ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat, vor 3 Tagen hat nun also auch Frau Gepetri, die ja jetzt weniger in den Medien ist, also jetzt auch offen ihre Sympathie für Sarah Wagenknecht erklärt und ihr angeboten, ihr zu helfen. Das war alles zu erwarten. Das liegt in der Luft. Ja, insofern ist das alles nicht überraschend, aber es ist halt dann doch erschreckend. Man kann da durchaus also von einem Phänomen reden, das in Italien schon Wirklichkeit ist. In Italien kam ja der Begriff des Panpopulismus. Also diese Cinque Stelle und die Lega Nord. Die Cinque Stelle gibt es ja oft so links und so, dieser Panpopulismus. In Italien herrscht in gewisser Weise schon diese ringslechte Querfront. Ich wollte, bevor ich dann diesen zweiten Teil beende, noch zur Problematisierung als Anstoß der Diskussion nochmal was sagen zum Faschismusbegriff. Ich habe den jetzt verwendet, oder auch mit Protofaschismus, Faschismus. Lassen wir mal darüber diskutieren, wie tragfähig dieser Begriff ist. Weil eines ist natürlich klar, natürlich ist es keine Neuauflage und natürlich ist es haben wir es nicht mit Parteien alten Stils zu tun, mit alten faschistischen Parteien alten Stils. Aber die Schnittmengen sind doch außerordentlich groß und die Parallelen, also ich nenne nochmal diese konformistische Rebellion, dieses wahnhafte Weltbild, die hohe Gewaltaffinität, das Kriegspotenzial auch nach außen, das drin ist, dann diese Orientierung gegen Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, dieses Konstrukt vom Volk gegen die Volksfeinde, dieses Verhältnis von Fans und Führern und das alles mit Massenbasis. Also das sind auf jeden Fall ganz große Parallelen und Schnittmengen. Und mir ist da noch kein besserer Begriff eingefallen als Faschismus oder Protofaschismus. Und in dem Zusammenhang, wir haben uns in Stuttgart mal noch nicht abgeschlossene Gedanken gemacht zu einer anderen Frage, weil die Frage, was ist links, ist ja irgendwie langsam schon so durchgekaut und so weiter. Und da haben wir mal die Frage andersrum gestellt, können wir mal definieren, was ist eigentlich rechts? Vielleicht fangen wir mal so rum an, wogegen sind wir eigentlich überhaupt, wenn wir gegen rechts sind? Und dann fiel uns so ein, um es mal auf eine ganz allgemeine Ebene zu bringen, rechts, das sei Ressentiment, Unmenschlichkeit, Unterwerfung, Selbstunterwerfung, identitärer Bezug auf das Kollektiv, Exklusion derer, die nicht dazugehören und Gemeinschaft. Das ist uns zu rechts eingefallen, Ressentiment, Unmenschlichkeit, Unterwerfung, Selbstunterwerfung, Kollektiv, Exklusion, Gemeinschaft. Und das Gegenbild dazu wäre dann Kritik, Humanität, Gleichstellung, Emanzipation, Individuum, Inklusion und Gesellschaft. Gut, dann zum Was-tun-Teil, was tun, und dann schließt sich vielleicht ein bisschen der Kreis in mancher Hinsicht und gibt hoffentlich noch genug zu diskutieren. Das Erste, über Köln reden. Also Tatsachen abstreiten ist einfach dumm. Und Köln, das steht ja sozusagen als der Gegenpunkt gegen das Sommermärchen, wo der Diskurs gekippt ist und wo Linke und Liberale eigentlich nichts wirklich dagegen zu sagen hatten, außer aus edlen Motiven auf das Oktoberfest zu verweisen, was auch richtig ist, aber trotzdem nicht alles erklärt. Also Tatsachen abstreiten oder nicht wahrhaben wollen, ist immer dumm. Man kann natürlich schon lange wissen, als Kritiker, viele Sachen, das ist zum Beispiel eine Meldung von Spiegel Online, also von 2014, nur ein Beispiel, ganz viele. So ergeht es jungen Frauen auf der Nilbrücke, wo dann berichtet wird, wie eine junge Frau einfach ein Video gedreht hat, wie sie einfach in Kairo über die Nilbrücke geht und welchen Dingen sie da ausgesetzt ist. unvorstellbar und das auch ins Netz stellt, sie Angst haben muss um ihr Leben, noch mal mehr Angst haben muss, wenn sie, nachdem sie es ins Netz gestellt hat. Und so weiter, schreibt der Spiegel. Sexuelle Belästigung ist in Ägypten ein weit verbreitetes Problem, das alle Frauen betrifft, Ausländerinnen wie Ägypterinnen, jung und alt. Immer wieder kommt es dabei auch zu Übergriffen, sogar Vergewaltigen und so weiter und so weiter. Nur eine Sache, könnte man wissen. Ich empfehle sehr diesen vorhin schon zitierten Ahmad Mansour, dieser israelische Palästinenser oder Palästinenser Israeli, der aus Angst vor palästinensischen Terroranschlägen aus der Westbank auswandert und jetzt seit einigen Jahren schon in Berlin eine ganz hervorragende Arbeit, wie ich finde, macht gegen Ehrenmorde, Antisemitismus unter migrantischen Jugendlichen. Empfehle sehr das Buch Generation Allah von ihm. Der sagt, ich bin Muslim, aber er sagt dann immer, der Islam meiner Mutter ist ein völlig anderer Islam als der Islam der Dschihadisten. Aber ich bin Muslim und dann macht er mobil gegen diesen Islamismus. Ich empfehle diesen Ahmad Mansour sehr und da gibt es einen Text, den ich einfach nach wie vor, einen kleinen Text von ihm, den ich nach wie vor als Pflichtlektüre für alle Linke empfehlen werde. Es ist einfach Pflichtlektüre. Da steht in der Taz, ich sage nachher nochmal die Quelle, Linke und Muslime. Ahmad Mansour schreibt an die deutschen Linken, also an die herkunftsdeutschen Linken, die gutmeinenden, antirassistischen, herkunftsdeutschen Linken und sagt, liebe Leute, wir, also wir Muslime, sind nicht eure Kuscheltiere. Längeres Zitat. Traditionelles Islamverständnis befördert sexuelle Tabus und sexuelle Gewalt. Es hat enormen Einfluss auf das Verhalten der Geschlechter zueinander. Was in der Kölner Silvesternacht passiert ist, hat sein Vorbild auf dem Kairoer Tahrirplatz und anderswo. Von der religiösen Tradition zur sexuellen Abstinenz gezwungene junge Männer greifen auf Frauen in der Öffentlichkeit zu. Das festzustellen ist nicht rassistisch, sondern ein Fakt. Wir, die Muslime, haben das Problem. Die Kritischen unter uns benennen es und brauchen die Solidarität der Demokraten im Land. Von der AfD, von Pegida, wollen wir sie nicht, denn sie ist keine. Eine offene, tabufreie Debatte wird zu Lösungen führen, zum Nachdenken und zu besserer Prävention. Und sie wird die Rechtsradikalen und die Islamisten schwächen. Ahmad Mansour, Taz, 9.7.16, steht im Netz. Linke und Muslime, wir sind nicht eure Kuscheltiere, Pflichtlektüre. Kompromisslos gegen Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, Faschismus. Natürlich auch von Musliminnen und Migrantinnen, ist doch völlig klar. Aber Antifa hat viele Hausaufgaben. Nach meiner Wahrnehmung ist Antifa oft an vielen Orten immer noch eine ziemlich weiße deutsche männliche Mittelschichtsveranstaltung und spiegelt bei weitem nicht die Gesellschaft, wie sie real schon lange existiert, wider. Also Musliminnen, Nicht-Musliminnen zusammen gegen Moslemhass und Islamismus, wobei ich jetzt auch Musliminnen etwas verallgemeinere, also Menschen mit muslimischem Hintergrund. Ich, wie gesagt, habe nicht so den ganzen Überblick, aber so einiges kriege ich mit und ich finde immer die Antifa sah, ich weiß nicht, wer die kennt, die sind da ein hervorragendes Beispiel. Die machen eine super Arbeit und da sind dann Leute dabei, denen siehst du an, dass ihre Urgroßmutter wahrscheinlich auch schon im Saarland geboren ist und anderen siehst du an, dass ihre Urgroßmutter wahrscheinlich 2.000, 3.000 Kilometer weiter weg vom Saarland geboren ist und das funktioniert wunderbar zusammen. Und die machen dann Aktionen gegen Nazis, aber zum Beispiel auch so eine Aktion wie No Dschihad, Stopp Boko Haram, Al-Qaida, Hamas, ISIS, keinen Kompromiss mit der Barbarei, Islamismus zu kämpfen. Die machen das auch. Die machen auch die klassische Anti-Nazi- und Anti-AfD-Antifa-Arbeit, aber auch die. Finde ich hervorragend. Ein Aspekt, ganz wichtig. In Deutschland leben ungefähr 5 Millionen Menschen mit muslimischem Hintergrund. Und es leben ungefähr 78 Millionen mit nicht-muslimischem Hintergrund. Selbst wenn diese 5 Millionen es wollten, wären die nie in der Lage, einen neuen Faschismus in diesem Land zu etablieren. Aber die 78 Millionen, die haben das Potenzial. Die haben das Potenzial, qua Kraft schon. Und deswegen muss einem in dieser ganzen Debatte klar sein, das Hauptproblem ist immer die Mehrheitsgesellschaft. Das Hauptproblem ist die Mehrheitsgesellschaft. Gegen mobilisieren. Wenn in einer Gesellschaft ein menschenfeindlicher Pol heranwächst, und damit haben wir es zu tun, dann ist das Wichtigste, dass ein menschenfreundlicher Gegenpol entsteht, dass man dazu Beiträge leistet und dagegen halten kann. Das heißt polarisieren, natürlich polarisieren. Nicht seine Energie drauf verschwenden, mit Rechten reden zu wollen, sondern den Gegenpol aufbauen und stärken. Darum muss es gehen. Und da geht es zunächst mal um den Alltag, und der Alltag ist in vieler Hinsicht das Wichtigste. Jeder menschenfeindlichen Äußerung entgegentreten. In der Straßenbahn, am Arbeitsplatz, in der Mensa, überall. Wenn einer das Maul aufmacht, dann muss er Kontra kriegen. Man kann auch auf eine sehr freundliche Art und Weise jemand übers Maul fahren, aber man muss übers Maul fahren. Es muss überall deutlich werden, im Alltag Gegenwert. Das ist oft sehr schwierig, das ist leichter gesagt, aber das ist eine ganz wichtige Herausforderung. Der Alltag ist in vieler Hinsicht das Wichtigste. Im Grunde genommen muss jede und jeder mit der Frage konfrontiert werden, denkst du kosmopolitisch oder willst du dich national abschotten? Also ich glaube, der Begriff des Kosmopolitismus, ich erinnere an die Eingangsdiskussion gestern, ist, glaube ich, ganz wichtig, der Bezug auf die Menschheit, der emanzipatorische Bezug auf die Menschheit, um keine Grenzen anzuerkennen. Jeder muss sich entscheiden, auf welcher Seite stehe ich. Ein solches Klima müssen wir hinkriegen mit den Mitteln, die wir haben. Ich mache gerade ein Wir auf. Das kann ich jetzt nicht mit Zahlen belegen. Das ist so eine Gefühlssache. Aber ich glaube, ich liege nicht ganz falsch. Ein Drittel der Leute ist im Moment vollkommen argumentationsresistent. Es lohnt sich, und ich mache jetzt nochmal das identitäre Wir, der Wertkritiker oder der Ideologiekritiker auf, es lohnt sich nicht, darin Energie zu verschwenden. Meine Energie ist auch nur begrenzt, da rede ich gegen eine Wand, da komme ich nicht weiter. Das zweite Drittel, das schwankt. Das ist wichtig, wie immer, die Schwankenden, die müssen beeinflusst werden. Und das dritte Drittel, das sind die, die sich ehrlich empören über die Zustände, die Angst haben vor der AfD, die sich für Flüchtlinge engagieren, die aufwachen, die was machen wollen. Und das nenne ich mal den Gegenpol oder den potenziellen Gegenpol. Und für ideologiekritische und wertkritische Interventionen ist dieses Drittel das mit Abstand Wichtigste. Da sind die Kräfte, die potenziell da sind, dem dieser ganzen Entwicklung was entgegenzusetzen. Auf dieses Drittel sollte man sich konzentrieren, weil da liegt natürlich auch ganz viel im Argen. Ich komme da gleich noch drauf. Aber das muss unsere Zielgruppe sein. Ich will nochmal sagen, ich war im Herbst 2015 überrascht und bin es bis heute eigentlich noch, und zwar positiv überrascht, wie viele Menschen es doch auch mittlerweile in diesem Land gibt, die sich über sowas empören, die auch Flüchtlingssolidarität machen. Das ist noch ein ganzes Stück anders als Anfang der 90er Jahre gewesen. Also ich glaube, es ist in den vergangenen Jahrzehnten durchaus ein Potenzial herangewachsen von Leuten, die eigentlich eine menschenfreundliche Einstellung haben und die was dagegen auch tun wollen. Es in dem Zusammenhang habe ich auch noch mal mehr mit 1968 befasst, und das sind ja nun auch 50 Jahre, viel, man redet viel über 68, wenn wir noch mal uns in Erinnerung rufen, was diese Rebellion eigentlich bewirkt hat, und zwar auf Dauer und längerfristig, dann bleibt da doch vieles, denke ich. Klar, 68 hat nicht den Kapitalismus überwunden. Das ist aber nun kein Alleinstellungsmerkmal, das haben andere auch nicht geschafft, klar. Aber 68 war die erste globale Revolte, hat einen großen Schub gegeben für ein kosmopolitisches Bewusstsein. Der Gedanke Solidarität mit Unterdrückten und Benachteiligten hat einen großen Aufschwung gekriegt, der auch seitdem nicht tot zu kriegen ist, und zwar auf breiterer Basis als jemals zuvor. Es gibt viele Nachfolgebewegungen, die im Sog dieser, der Dynamik dieser Entwicklung die mit 68 in die Welt kam, sich entwickelt hat. Eine Weltbewegung, Umweltbewegung, diese neue oder zweite Frauenbewegung, homosexuellen Emanzipation, auch eine durchaus wachsende Sensibilität für Tiere. In der Medizin, besonders in der Psychiatrie, hat sich viel entwickelt, im Bildungswesen, Pädagogik. Ich empfehle auf der Seite emanzipationundfrieden.de, steht seit einiger Zeit ein Text von Andy Markowitz, er ist Prof in Ann Arbor, in Deutsch und auf Englisch. Er nennt das 1968 und der Diskurs des Mitgefühls. Ich finde, das ist ein empfehlenswerter, lesenswerter Text, 68 und der Diskurs des Mitgefühls, weil das auch nochmal entwickelt, was eigentlich da in die Welt kam, auch an Faktoren, die auch wirken, die auch über Generationen hinweg wirken. Also ich denke schon, man kann sagen, dieses 68 war eine Kulturrevolution, die einiges bewegt hat, wo einiges heute auch noch hält. Man sieht es, wenn Rechte heute gefragt werden, was hast du am meisten, dann sagen sie 68. Das ist eigentlich auch ein gutes Gefühl, weil es zeigt, irgendwas ist da schon auch geblieben, hat was in die Welt gebracht und es gibt durchaus so etwas wie einen Fortschritt. Und diese Kulturrevolution hat in der DDR weitgehend gefehlt und das macht Chemnitz und anderes sehr deutlich. Also es ist was passiert, bei aller Beschränktheit in Westdeutschland ist was passiert, bei all seiner Beschränktheit sind zwei Dinge im Grunde passiert, die in der DDR nicht passiert sind. Das war die Re-Education, bei all ihrer Beschränktheit durch die Westmächte und das war dann die 68er Bewegung. Und diese Kulturrevolution hat in der DDR gefehlt und das zeigt sich heute ganz deutlich. Nicht, dass es im Westen auch gerade genug Probleme ging, aber dass sie im Osten noch größer sind, ist deutlich. So, es gibt diesen menschenfreundlichen Gegenpol, aber der hat viele Schwächen und genau darum gelte es jetzt anzusetzen und hineinzuwirken. Also eine ganz große Schwäche ist, dass es in diesem menschenfreundlichen Gegenpol wenig bis gar kein Verständnis für Antisemitismus gibt und schon gar nicht für Antizionismus. Das ist eine ganz große Leerstelle. Hier nur so ein versinnbildlich ein Foto von einer vermeintlichen Friedensdemonstration 2014 in Stuttgart mit 3000 Leuten, organisiert von Linken und Islamisten. Das sieht man also die offen antisemitische Karikatur mit dem Juden, der die Welt beherrscht. Und daneben wird dann das Schild hochgehalten, Anti-Zionism is not Antisemitism. Und damit in engem Zusammenhang wenig bis gar kein Verständnis für regressiven Antikapitalismus, zum Teil überhaupt kein antikapitalistisches Verständnis und wenn, dann meistens höchstens regressiven Antikapitalismus. Sofern überhaupt Antikapitalismus, dann ein Bauchantikapitalismus. Das wäre eine ganz große Schwäche in diesem menschenfreundlichen Gegenpol, wo es interveniert werden muss. Mir ist jetzt mehrmals begegnet, solche handgeschriebenen Bilder und ich finde die sehr Schilder und ich finde die äußerst beeindruckend, ja. Dass Leute auf die Straße gehen und sagen, also bei diesen Seebrücke-Aktionen und so weiter, ich kann es nicht glauben, ja, ich kann es nicht glauben, dass ich dagegen protestieren muss, Menschen ertrinken zu lassen. Das ist die Empörung. Bei allem, am Anfang steht die Empörung, wenn ihr euch erinnert, wie wurdet ihr irgendwann mal links, weil ihr euch empört habt über die Verhältnisse. Am Anfang steht die Emotion, steht die Empörung, es darf nicht sein, das darf doch nicht wahr sein und ich tue was dagegen. Und das Potenzial ist da. Und dann muss man Wege finden, natürlich nicht paternalistisch, sondern gute Wege finden, solidarische Wege, Wege auf Augenhöhe finden, mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen und sagen, toll, dass dich Menschenfeindlichkeit empört, mich empört sie auch, lass uns zusammen was für Flüchtlinge tun und was auch immer, aber menschenfreundlich, das geht auf Dauer gar nicht mit Kapital, Staat und Nation und lass uns darüber ins Gespräch kommen oder anders gesagt, lass uns überlegen, wie wir Ideologiekritik in diesen Kreisen verbreiten. Es geht um einen Spagat, weil einerseits, und das Wichtigste ist, diese Ideologiekritik zu verbreiten, das ist vollkommen klar, andererseits sind wir in einer Situation, wo es jede machbare Alternative, und ich werde jetzt sehr realpolitisch, zu den herrschenden Verhältnissen nur noch viel schlimmer ist. Sind wir in einer Situation, wo wir Rechtsstaatlichkeit und repräsentative Demokratie verteidigen müssen? Also die aktuellste Forderung ist sicher im Moment die, Nazis raus aus Polizei, Verfassungsschutz und Ministerien. Also das wäre sozusagen die aktuelle tagespolitische Forderung. Außer die Seehofer muss weg, der vielleicht noch eher. Also ich rede jetzt sehr realpolitisch. Und gleichzeitig notwendige Einsichten verbreiten. Das ist so der Spagat, den wir hinkriegen müssen. Und da, zu diesen Einsichten, die hier in diesem Raum da sind, aber ich will sie nur mal rekapitulieren, die zu verbreiten gehören, wäre der Rechtsstaat. Was ist das? Natürlich ist der Rechtsstaat besser als jede andere Staatsform, ist ja klar. Oder genauer gesagt weniger schlecht, aber er ist natürlich weit entfernt von wirklicher Emanzipation. Und er bedarf funktionierender Kapitalverwertung und steht schon von daher auf schwankendem Grund von Anfang an. Ist A sowieso keine wirkliche emanzipatorische Lösung, steht B auf schwankendem Grund. Und dieser anschwellende Faschismus, der ist ja nun nicht vom Himmel gefallen, sondern im Schoße dieses liberalen Paradieses herangewachsen. Das muss. Und deswegen muss man über dieses liberale Paradies diskutieren. Und die Krise seit 2008 endet nicht. Und im Grunde ist dieses System in der Falle, die sieht so aus, ohne offene Grenzen haben wir keinen Weltmarkt, aber ohne geschlossene Grenzen haben wir halt konformistische Rebellion. Und das ist im Grunde die Falle. Und um es mal ganz stark zu personalisieren, und zwar anhand der letzten französischen Präsidentenwahl, es gibt nur noch schlechte Alternativen in dem System. Also es gibt den Neoliberalen, für den Macron steht, und es gibt den rechten und den linken Populismus, der steht. Es gibt im Grunde ganz personalisiert jetzt, es gibt nur noch schlechte Alternativen. Kapitalismus heißt Krise, die Einsicht, dass wir es mit keiner vorübergehenden normalen Krise zu tun haben, sondern mit einer basalen Krise der Kapitalverwertung zu tun haben, zu verbreiten. Ganz zentral, das ist kein akademischer Elfenbeinturm, sondern es ist eine Frage der Intervention in konkrete Bewegungen jetzt. Und in dem Zusammenhang Verständnis dafür entwickeln, dass alte systemimmanente Antworten nicht mehr taugen. Man kann nicht weitermachen wie bisher und glauben, die Zustände von vor Pegida und AfD lassen sich einfach wiederherstellen. Man muss die Grundlagen des Ganzen hinterfragen und neue Antworten geben. Und ganz allgemein neue Antwort heißt, dass dieses Modell, wir leben vom Gelderwerb, erstens nie für die ganze Welt gegolten hat, zweitens für wachsende Teile der Bevölkerung, immer weniger machbar ist und sich das auch in den reichen Ländern der Zentren immer mehr andeutet und dass im Grunde dieses zentrale Modell, das Zeitalter der Erwerbsarbeit, zu Ende geht, dass es deswegen darum gilt, vollkommen neu nachzudenken über die Frage, was heißt eigentlich Teilhabe am gesellschaftlichen Reichtum? Und da muss man reden über den Unterschied zwischen dem stofflichen Reichtum, von dem wir alle leben und den wir brauchen zum Leben und der abstrakten Reichtumsproduktion. Und da muss man den Gedanken verbreiten, dass der stoffliche Reichtum aus dem Gefängnis der abstrakten Reichtumsproduktion zu befreien ist, Stichwort Selbstorganisation, weil, und das zum Abschluss, es bedarf, um auch konkret zu intervenieren, das wissen wir ja alle als Kritiker, man kann sich ja lange bewegen in der Kritik und so, aber was bewegt sich auf der Straße, ist ja auch interessant, sehr interessant. Um konkret wirklich intervenieren zu können, bedarf es einer neuen Erzählung der Befreiung. Und das heißt, Selbstorganisation, ich war jetzt heute Morgen nicht im Commons Workshop, aber das geht ja auch ein bisschen so in die Richtung. Ja, und das war es jetzt dann. Okay, gut. Jetzt.